Kundgabe 984. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1939. Gebet in Gläubigkeit, Schutz gegen finstere Mächte. Wer mich vertrauensvoll bittet, dem soll Antwort werden auf eine jede Frage, die er mir stellt. Und so will ich dich unterweisen, mein Kind, und deinen Geist stärken. Es werden dir im gleichen Sinn Worte zugehen, und aller Zweifel wird behoben sein. Ora et labora. Und ein jedes Wort kündet dir die Liebe des Herrn. Er gibt den Seinen stets ihrer Liebe entsprechend. Und so er dich selbst unterweiset, ruht sein Auge huldvoll auf dir. Der geistige Kontakt ist geschlossen, doch deine Gedanken schweifen noch zu oft ab. Du musst nur unentwegt die Wahrheit aus den Himmeln begehren, auf dass sie dir zugehen kann, in unbeschränktem Maß. Wer einmal auf rechter Fährte ist und sich willig leiten lässt von der ewigen Gottheit, dem widerstrebet es auch alsbald, sich zu unterordnen einer Gewalt, die nicht der ewigen Gottheit zugewandt ist. Und so wird die Seele dessen bald erkennen, dass ihr die Freiheit genommen werden soll, und es wird sie dies bald beunruhigen, und sie wird versuchen, sich der Macht jener zu entziehen. Sie wird vor nichts zurückschrecken, um ihre Freiheit zu behalten, und trachtet daher nach einer baldigen Vereinigung mit dem Gegner dieser sie beherrschen wollenden Gewalt. Sie wird sich mit desto größerem Vertrauen der ewigen Gottheit unterstellen. Sie wird sich dort Hilfe erbitten, die ihr auch willig gewährt wird. Um aber die Seele in ihre Gewalt zu bekommen, wendet der Gegner nun alle List an. Er findet viele Mittel und Wege, die ihn auch scheinbar dem Ziel näher führen. Jedoch steht das Erdenkind immer im Schutz der ewigen Gottheit, den es ja bewusst erbeten hat. Und so wird das Bemühen dieser Macht vergeblich sein. Sie wird bald alle Versuche, sich den Willen des Erdenkindes untertan zu machen, aufgeben, da die göttliche Macht stärker ist und ihm kein Recht einräumt über die Seele. Immer und immer ist das Gebet das beste Abwehrmittel aller bösen Gewalt. Und darum weiß das Erdenkind stets und in aller Gefahr, wie es dieser entrinnen kann, so es nur immer zum Gebet seine Zuflucht nimmt. Alle Zweifel werden behoben, alle Fragen gelöst, allen Bitten entsprochen und jeder Not der Seele Rechnung getragen, wenn das Erdenkind gläubig den Vater im Himmel bittet, dass er ihm beistehe in seiner Not. Und wieder ist die Gläubigkeit der Seele bestimmend für die Erfüllung des Gebetes. Und es muss dies euch ganz besonders anspornen, um starken, unerschütterlichen Glauben zu ringen. Denn so ihr diesen habt, werdet ihr wahrlich alles bezwingen. Es werden euch untertan sein, alle Dinge des Himmels und der Erde. Denn ihr seid dann durchdrungen von der Kraft Gottes und könnet somit wirken durch seinen Willen. Amen.